Der ideale Punkt. Lassen Sie uns all das zusammenfügen. In Kapitel 3 habe ich die Idee eingeführt, dass sich jeder von uns für einen von zwei Lebenswegen entscheidet. Für den ausgetretenen Weg zur Mittelmäßigkeit oder für den Weg zur wahren Größe. Wir haben gesehen, dass der Weg zur Mittelmäßigkeit das menschliche Potenzial in eine Zwangsjacke steckt, während der Weg zur Größe dieses Potenzial freisetzt und verwirklicht. Der Weg zur Größe ist der achte Weg, und wahre Größe liegt darin, die innere Stimme zu finden und andere zu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden. Wir haben uns gemeinsam mit den drei Formen wahrer Größe beschäftigt: der persönlichen Größe, der Größe bei der Führung und der Größe von Organisationen. Persönliche Größe finden wir, wenn wir unsere drei Geburtsgeschenke entdecken: die Freiheit zu wählen, die Prinzipien und die vier Intelligenzen. Durch ihre Entwicklung erlangen wir einen großartigen Charakter voller Vision, Disziplin und Leidenschaft, der von unserem Gewissen geleitet wird. Dieser mutige und freundliche Charakter wird dazu getrieben, bedeutsame Beiträge zu leisten. Einen solchen Charakter würde ich als primäre Größe bezeichnen, während sekundäre Größe auf Faktoren wie Talent, einem guten Ruf, Prestige, Reichtum und Anerkennung beruht. Größe bei der Führung erlangen Menschen, die sich unabhängig von ihrer Position dafür entscheiden, andere dazu zu inspirieren, ihre innere Stimme zu finden. Das erreicht man durch die vier Rollen effektiver Führung. Organisationen schließlich erlangen Größe, wenn sie sich mit der letzten Herausforderung befassen: ihre Führungsrollen und ihre Arbeit, einschließlich des Leitbilds, der Vision und der Werte, in die Prinzipien oder Treiber für die Umsetzung zu transformieren: Klarheit, Verpflichtung, Aktion, Ermöglichung, Synergie und Verantwortung. Diese Treiber sind auch universelle, zeitlose, offensichtliche Prinzipien für die Organisationen.